Digitalisierung nutzen. Bei den Möglichkeiten, Robotik und Digitalisierung zum Vorteil der Biodiversität zu nutzen, steht die Welt noch ziemlich am Anfang. Aber sie sind mannigfaltig. In der Landwirtschaft zum Beispiel können Drohnen beim biologischen Pflanzenschutz helfen. Etwa indem sie Schlupfwespen als Nützlinge gegen die Raupen des Maiszünslers, eines sehr verbreiteten Schädlings, ausbringen. Oder sie können Wiesen vor dem Mähen nach Rehkitzen absuchen, Bestände von oben fotografieren und den Düngebedarf nach der Blattfärbung bewerten oder möglichen Pilzbefall im Getreide erkennen. Auch am Boden können Sensoren den Stand des Pflanzenwachstums erfassen und den Bedarf an Dünger präzise berechnen, statt ihn großflächig und großzügig zu verteilen. Die Präzisionslandwirtschaft erlaubt eine immer genauere Bearbeitung von Ackerflächen, bei der Energie genauso eingespart wie der Verbrauch an Wasser, Dünger oder Pflanzenschutzmitteln reguliert werden kann. Das steigert Erträge und schützt die Umwelt, weil Dünge und Pflanzenschutzmittel nur dort wirken, wo sie nötig sind. Kombiniert mit Apps, die mittlerweile weltweit verfügbar sind, kann sich daraus ein großes ökologisches Potenzial ergeben. Von Software, die Schädlinge bestimmt, bis zu Frühwarnsystemen für kritische Witterungen. Auskünfte über Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse helfen in der Landwirtschaft zum Beispiel, den besten Zeitpunkt für die Ernte oder für Lagerung und Vertrieb zu ermitteln. Auch die Ernte selbst kann digital unterstützt ablaufen, wenn Daten vernetzt und verknüpft sind. Im Idealfall meldet dann der Mähdrescher seine Messwerte an einen Computer, damit immer passgenau der nächste Anhänger für den Abtransport bereitsteht und die Erntekette fortwährend in Bewegung bleibt. Solche Hightech-Varianten kommen realistisch betrachtet in Entwicklungsländern und bei Kleinbäuerinnen und Bauern wahrscheinlich nicht in nächster Zukunft zum Einsatz. Aber auch dort können Apps wichtige Helfer in der Landwirtschaft sein. Zumal die Verbreitung des Handys in Afrika in den vergangenen Jahren geradezu explodiert ist und unter Erwachsenen mittlerweile bei rund 75% liegt. In manchen Ländern, wie in Südafrika, sogar bei mehr als 90%.